Kapitel 3. Wozu die ganze Pracht? Artenvielfalt ist unsere Lebensgrundlage. Alles hängt mit allem zusammen, lautete die grundlegende Erkenntnis des berühmten Naturforschers Alexander von Humboldt. Damit prägte er eine neue Sicht auf die Natur, welche die Wissenschaft seit Generationen beeinflusst hat und für das Thema Biodiversität von großer Bedeutung ist. Allerdings, so möchte man seine Sicht ergänzen, wissen wir zwar, dass alles mit allem zusammenhängt, aber häufig auch heute noch nicht wie. Jedenfalls nicht im Einzelnen. Das Netz der Natur ist so dicht und komplex, dass ihr Zusammenspiel erst in Ansätzen erforscht ist und Prognosen unsicher bleiben. Deshalb wissen wir auch bis heute nicht, wie viele Arten es auf der Welt eigentlich braucht. Man könnte daraus den zynischen Schluss ziehen, dass es auf eine Art mehr oder weniger nicht ankomme. Was macht es schon, wenn die Regenwürmer verschwinden? Wozu braucht man die überhaupt? Das war tatsächlich lange nicht vollkommen klar. Doch jetzt, da allein in Deutschland ein Drittel der Regenwurmarten auf der roten Liste der bedrohten Arten steht, stellt sich heraus, dass sie sehr wohl einen Nutzen haben. Durch das Graben von Tunnelsystemen lockern und durchlüften sie den Boden und sorgen so dafür, dass Pflanzen wachsen können. Zudem ist ihr Kot ein sehr guter Biodünger. Ihre Ausscheidungen enthalten rund 7-mal mehr Nährstoffe als normale Gartenerde. Und das ist nur ein Beispiel von Millionen. Noch lässt sich nicht beziffern, wie viele und welche Arten für das Überleben der Menschen nötig sind, aber es besteht kein Zweifel daran, dass viel gut ist. Denn die Fülle wirkt wie eine Art Versicherung. Versagt die eine Art, etwa wegen Trockenheit, Hitze oder verstärkten Niederschlägen, übernimmt eine andere ihre Funktionen. Gerade in Zeiten steigender Erdtemperaturen eine essentielle Form der Vorsorge und des Schutzes. Welche Auswirkungen ein weniger an Vielfalt selbst in unseren gemäßigten Breiten schnell haben können, zeigten die Hitzesommer seit 2018 eindrücklich. Im Harz sieht man mittlerweile in den Hochlagen quadratkilometerweise nur toten Wald.